Erinnerung, dass bei dir die Wahrheit sprechen. Das sind es nicht wir, die hier die Regeln brechen. Denken alle so blind, dass sie es nicht mehr sehen. Wisst ihr eigentlich noch, wozu ihr, wozu ihr, wozu ihr hier steht? Denn wir sind das Gewicht der alten Garde, wir tragen noch Mut und kurze Haare auf, ewig halten wir unseren alten Werten fest. Passt auf, ihr kleinen Fischer, gegen wen ihr hier hängt. Oft hab ich gesehen, die Skelettdrogen nehmen. Das hat mich nett gemacht, ohne sich zu schämen. Ihr seid für mich nur Dreck und die Abrechnung wird kommen. Wir werden die Dreck gehandelt und jeder wird seine Strafe bekommen. Denn wir sind das Skelett der alten Garde. Wir tragen noch Mut und kurze Haare auf, ewig halten wir unseren alten Werten fest. Pass auf, ihr kleinen Pisser, gebet mir jetzt! Denn wir sind noch Skinheads, der alten Garde. Wir tragen noch Boots und kurze Haare, auf ewig halten wir unseren alten Werten fest. Pass auf, ihr kleinen Pisser, gebet mir jetzt! Weil wir die Wahrheit sprechen. Das sind es nicht wir, die hier die Regeln brechen. Seid ihr denn alle so blind, dass ihr es nicht mehr seht? Wisst ihr eigentlich noch, wozu ihr, wozu ihr, wozu ihr hier steht? Denn wir sind das Skelett der alten Garde. Wir tragen noch Mut und kurze Haare auf, ewig halten wir unseren alten Werten fest. Pass auf, ihr kleinen Fischer, gib mir jetzt!